HR3 Club Night. Mit Mark Spoons Happy Birthday Club Night. Listen to a secret. Just lose yourself and dream. Sands of fun will flow to the soul. So broken. Time running through your fingers. Warm like breath of angels. Restless and on fire. Yourself and

Come on, baby. 21.30 Uhr, HR3 Radioservice. Vera Meißner Kreis, die Bundesstraße 7, ist zwischen Hessisch-Lichtenau-Fürstenhagen und Helsa-Echenstrut nach Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Der Schwerverkehr wird dringend gebeten, über die Autobahn auszuweichen. In Hessen und Thüringen gebietsweise Nebel mit zum Teil geringen Sichtweiten. In Hessen außerdem verbreitet Straßenglätte wegen überfrierender Nässe. Mark Spoon in der HR3 Club Night. Don't you hands in the air and shake your booty. Deep down in the jungle, beat the drums. Das ist immer noch Mark Spoon. Live aus dem Hessischen Rundfunk mit meiner netten kleinen Radioshow Club Night. Mann von Helden Remake. I'm close to mine. Yeah, honey, bring it close to mine. Honey, bring it close to mine. Yeah, honey, bring it close to mine. Honey, bring it close to mine. Honey, the jungle. Beat the drums. Deep down in the jungle. take my hand and escape to the natural. Here's your chance to feel something sensual. Understand that life is so visual. Uhr, HR3 Radioservice. Achtung Autofahrer, auf der B40A kommt Ihnen zwischen der A66 und Flughafen Frankfurt vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie bitte in beiden Fahrtrichtungen äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. Achtung Autofahrer, auf der B40A kommt Ihnen zwischen der A66 und Frankfurt Flughafen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Werra-Meißner-Kreis. Die Bundesstraße 7 ist zwischen Hessisch-Lichtenau, Fürstenhagen und Helsa-Eschenstrut wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Der Schwerverkehr wird dringend gebeten, über die Autobahn auszuweichen. In Hessen und Thüringen gebietsweise Nebel mit zum Teil nur geringen Sichtweiten. In Hessen außerdem verbreitet Straßenglätte wegen überfrierender Nässe. HR3 Club Night mit Mark Spoon. Let the rhythm hit. Let the rhythm hit 'em. Rhythm hit 'em. Club Night. Let the rhythm hit 'em. Jesus on my mind. Let the rhythm hit 'em. Strong enough to feel, strong enough to heal. Let the rhythm hit 'em. Party people, let me see if you can dance. 22.18 Uhr, HR3 Radioservice, die Gefahr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der B40A zwischen der A66 und Frankfurt Flughafen besteht nicht mehr. Max Buhn in der HR3 Club Night. Das ist immer noch Max Buhn live aus dem Hessischen Rundfunk mit der HR3 Club Night, meine kleine Radioshow. Endlich bin ich 30. Morgen wird gefeiert im Dorian Gray, bis ihr kotzt. Die Nation ist schwer motiviert. Ab 2 Uhr geht's los. Auf den Karl Cox freue ich mich sehr, der hat schon sehr lange nicht mehr in Frankfurt aufgelegt. Taller legt auf, Duck, Westbam, Resistance D spielen live. Erst einmal richtig Dorian Gray eigentlich. Ja, und ich bin auch da, ich bin der Max Buhn, endlich 30, drauf geschissen. We'll be right back.

Morgen gibt's ja noch irgendwo in Hanau eine Party für die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Give him a house. Mit dem Fate, Duck, Pauli, Mario de Bellis und den Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Thank you.

Earth Nation. Educated by Earth Nation. Hard Time Club. Hard Rock Club 9, Mark Spoon, das ist sozusagen der Vorgeschmack auf das, was euch morgen früh blüht. Ab 2 Uhr heute Nacht in Dorian Gray. Meine kleine, aber feine Geburtstagsparty. Und unsere kleine, von allen Hessen geliebte Radioshow. Hard Rock Club 9. Jeden Samstag. Frisch. Auf dem Tisch.

Frankie Jones, irgendein Track vom Album. We'll be right back.

Club Night. Club Night. Club Night, Club Night, HR3 live. Mark Spoon. Letzte Viertelstunde, ihr habt es bald geschafft. Aber eigentlich habt ihr es noch lange nicht geschafft, weil morgen früh gibt's so von Kopf. Im Cray. Ab 2 Uhr heute Nacht. Ja, dann gibt's morgen noch die Give Him a House. Dann gibt's heute Nacht ganz klar noch die, das, wie heißt das Ding? Loft House. Love Ball im Loft House. Aber eigentlich gibt's morgen nur ein Fest. Das ist mein 30. Geburtstagsfest. Und ich hoffe, dass ich euch alle sehe. Morgen im Cray. Danke. Don't. Paris, il sera toujours Paris. C'est fini, tu m'emmènes aux Champs-Élysées. Vor die A3 Club 9 mit Mark Spoon. Kleines Geheimnis: Party nach der Party im Cray. Morgen Nacht ab 12 Uhr in der Box. After Hour in der Box. 12 Uhr. Ansonsten, see you during Cray tomorrow. Ciao. Und nicht vergessen: Give him a house. Irgendwo in Hanau.